Moin Internet, ihr hört Folge 143 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum heute Christina Kutscher. Hallo Christina. Hallo. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Wir haben beide zwischen der letzten Podcast-Folge und der heutigen Podcast-Folge Urlaub gehabt. Gleichzeitig. Du warst ja im schönen Wien für ein langes Wochenende. Und ich habe zu Hause geurlaubt. Eigentlich wollte ich mit meiner Partnerin im schönen Bayern sein und wandern. Aber unsere Katzen haben sich überlegt, nein, wir wollen lieber eine Woche lang nichts fressen. Und deswegen standen sie noch in der Beobachtung für eine Woche. Und trotzdem, obwohl Urlaubszeit ja eigentlich keine Arbeitszeit ist und auch dieser Podcast ja ein bisschen Arbeit ist, haben wir beide Spiele gespielt. Ich finde, dafür können wir uns schon so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Das finde ich auch. Vor allem, weil ja nicht nur das Spielen dazu gehört, sondern auch wenigstens so ein Mindestmaß an Recherche und sich Notizen machen. Also, das stimmt. Wir recherchieren ja auch öfter mal live, ja, weil wir auf irgendwas stoßen, was wir nicht wissen. Immer noch besser als irgendwelche Halbwahrheiten rauszuhauen, meine das Meinung. Stimmt. Aber ja, ich habe heute nicht so viele Notizen, ehrlich gesagt. Ich habe die auch auf Papier gemacht, ausnahmsweise. Das ist richtig crazy. Richtig wild. Digital spielen, analog denken. Oder so ähnlich. Mhm. Quasi. Ja. Möchtest du dann direkt mal mit deinen Gedanken zu einem der beiden Spiele, das du mitgebracht hast, loslegen? Ja, sehr gerne. Also, ich starte mit einem finnischen Spiel, mit einem finnischen Titel. Eben gerade habe ich mir das nochmal angehört. Ich versuche es richtig auszusprechen. Rauniot. Mhm. Irgendwie sowas. R-A-U-N-I-O-T. Das bedeutet Ruinen auf Finnisch. Plural sogar, wenn ich Google Translate richtig bedient habe. Who knows? Das ist ein Spiel von Act Normal Games von April diesen Jahres. Und es hat erst 38 Steam-Rezensionen, was für mich wild ist. Das mag aber ein bisschen auch an der Vermarktung liegen. Der Titel, die Beschreibung lautet Rauniot ist ein isometrisches, postapokalyptisches Point-and-Click-Adventure, das in Nordfinnland spielt. That's it. Ich könnte es aber selbst nicht besser beschreiben. Und das liegt an dem, was das Spiel so gut macht, dass das so schwer in gängige Begriffe zu fassen ist, glaube ich. Also das Setting ist wie folgt. Es spielt in den 70ern oder 80ern, eben in Nordfinnland. In den 70ern gab es eine Naturkatastrophe, die dafür gesorgt hat, dass auf der ganzen Erde, wenn ich es richtig verstanden habe, alle Kernreaktoren explodiert sind. Das heißt, es gibt Gebiete, die krass verstrahlt sind, halt eine Postapokalypse, Babys wurden mit Mutationen geboren, Menschen sind verhungert, haben so Banden gebildet, wie man das halt so kennt, ne? Und das Besondere hier ist halt, dass man diese isometrische Perspektive hat und dann aber ein gezeichnetes Bild, wo es so ein paar wenige Gegenstände oder halt Türen oder Wege gibt, mit denen du interagieren kannst. Aber diese Bilder, die sind so krass detailliert und wunderschön gezeichnet, das ist absoluter Wahnsinn, wie schön dieses Spiel ist. Dabei hat es aber so eine Eigenart. Ich habe das letztes Mal, als wir kurz schon darüber sprachen, welche Spiele wir heute vorstellen wollen, habe ich das schon erwähnt, dass es so grün-braun ist und mich an Spiele aus den 90ern oder 2000ern erinnert. Hauptsächlich Dino Crisis, glaube ich. Was aber auch daran liegt, dass es, wie bei so einem Point-and-Click-Adventure üblich, du hast halt die Welt, das Gebiet, in dem du dich befindest, und dann hast du Rätsel. Und diese Rätsel, die finden auf einem eigenen Bildschirm statt, also du klickst drauf und dann zoomst du quasi ran und siehst nichts mehr von dieser schönen Umgebung, sondern beschäftigst dich nur mit dem, Terminal, Computer, was auch immer es da gerade so gibt. Und dass die halt so technisch sind, ich glaube, das weckt so Erinnerungen. Mhm. Naja, auf jeden Fall, das ist der absolute Höhepunkt dieses Spiels, finde ich. Allein deswegen würde ich sagen, lohnt es sich schon, das zu spielen. Ich habe auch ein spannendes Video gesehen bei YouTube, vielleicht können wir das verlinken, über diese isometrische Perspektive, weil gerade so in den, also jetzt ein sehr breiter Zeitraum, 90er, 2000er, gab es halt viel diese isometrische Perspektive einfach. Und jetzt gibt es die kaum noch. Und das ist einfach ein sehr gutes Beispiel dafür, warum man das einfach öfter zurückbringen sollte in dieser Ausführung. Und in diesem Video geht es noch mal so ein bisschen um die ganzen technischen Hintergründe, warum diese Perspektive, diese Darstellung der Welt so populär war. Sehr spannend und sehr kurzweilig. Und was für mich dieses Spiel hier noch besonders macht, das ist das Pacing. Also es hat eine ganz eigenartige, eigene Geschwindigkeit. Erstmal bewegt sich der Charakter, man spielt eine Frau, die ihren Partner sucht. Und das ist eigentlich auch schon alles. Also man ist da in dieser gottverlassenen Gegend, trifft so ein paar Menschen und muss einfach durch diese Gegend kommen und halt Tore öffnen und ja, Schlösser knacken, Wege finden. Naja. Wo war ich jetzt? Ach ja, genau. Sie geht relativ langsam, kann aber auch laufen. Aber manchmal öffnet sich, manchmal wird der Bildschirm schwarz und dann öffnet sich in der Mitte so ein Spalt, so ein bisschen wie aus dem Tatort-Intro. Und dann sieht man nur ihre Augen und dann hat man ein bisschen Monolog. Der ist auch komplett auf Finnisch vertont mit nordfinnischem Dialekt, wenn ich das, also kann ich natürlich nicht beurteilen, habe ich gelesen. Und dann englische Untertitel. Und also das hat einfach so einen heftigen Vibe irgendwie. Aber ist natürlich auch super langsam. Auch die Dialoge mit den wenigen Charakteren, die es gibt, die kann man Gott sei Dank schnell wegklicken. Also alles andere wäre auch barbarisch. Aber die sind so langsam. Dafür, dass diese Welt untergegangen ist, normalerweise ist ja immer alles hektisch und schlimm. Mhm. Und hier lassen sich die Leute einfach so viel Zeit. Und du hast auch einfach die Zeit. Nichts und niemand drängt dich. Und das ist das, also am Anfang hat mich das wahnsinnig gemacht, aber ich kann mich mittlerweile gut darauf einlassen. Auch weil es eine Schnellreise gibt. Mhm. Es gibt so eine Karte, die zeichnet sie immer wenn sie in ein neues Gebiet kommt, fertigt sie in ihrem Notizbuch eine grobe Zeichnung an und dann kann man eben zu bestimmten Punkten reisen. Das heißt, man kann sich das Spiel auch ein bisschen schneller machen. Es gibt Quality of Life Mechaniken. Auch wenn du in ein neues Gebiet gehen willst, kannst du einfach die Tür dahin doppelklicken und dann siehst du nicht, wie sie geht, sondern du springst direkt ins nächste Bild. Okay. Und was mich so ein bisschen stört, sind die Rätsel. Eigentlich finde ich die toll, richtig toll. Aber so ein paar sind einfach mega absurd. Beispiel, das ist wirklich ein kleiner und wichtiger Spoiler. Man findet irgendwann ein Mini-Bunker und da ist ein Telefon und irgendwann bringt man dieses Telefon zum Laufen und dann weißt du ja, du musst irgendwie eine Nummer anrufen. Und ich habe die partout nicht gefunden und dann musste ich mir so ein scheiß Walkthrough angucken und die Nummer ist einfach das Datum auf einem Grabstein. Nichts deutet darauf hin, dass dem so ist. Also die Welt ist relativ übersichtlich, also die Hinweise und auch die Rätsel, da wirst du jetzt nicht überfordert, sondern du könntest theoretisch, hätte ich mir das aufgeschrieben, dass ich eine Nummer gefunden habe und dass ich da eine Nummer brauche, hätte ich bestimmt den Zusammenhang herstellen können. Aber das war, manchmal ist es mir einfach ein bisschen zu undurchsichtig. Manchmal ist es mir nicht logisch genug. Und da komme ich aber drüber hinweg. Was ja das Schlimmste ist an Adventures, unlogische Rätsel. Das ist ja quasi. Naja, also das ist eigentlich ist das quasi meiner Meinung nach was viele, gerade viele dieser 90er-Jahre-Adventures so ein bisschen so einen schlechten Ruf eingebracht hat, dass sie einfach teilweise so Rätsel haben, die irgendwie selbst in der Logik des Spieluniversums keinen Sinn ergeben. Ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Hier ergibt es tatsächlich ein bisschen Sinn in der Erzählung dann. Okay. Bin ich aber nicht drauf gekommen, habe ich erst im Nachhinein verstanden. Mhm. Also, die Atmosphäre hier, dadurch, dass es so langsam und unaufgeregt irgendwie ist, das finde ich sehr besonders. Die ist einnehmend. Ich merke richtig, ich will zurück in diese Welt. Und das habe ich irgendwie lange nicht mehr gehabt. Außer vielleicht bei Stardew Valley. Aber das zählt nicht. Und ich habe mich gefragt, warum. Also einerseits durch diese eigensinnige Geschwindigkeit, andererseits durch diese Zeichnungen. Aber dann dachte ich, vielleicht auch durchs Gameplay. Also, dass das auch so entspannend irgendwie ist, obwohl das Thema überhaupt nicht entspannend ist. Mhm. Also es gibt auch eine Content-Note, Content-Warning. Es geht nämlich am Ende oder kann auch um Tod und Suizid gehen. Ja, und dann habe ich mich noch was anderes gefragt, nämlich, welchen Einfluss hat denn diese isometrische Perspektive auf mich? Hat die vielleicht irgendwas damit zu tun, warum ich dieses Spiel so gut finde, warum das einfach funktioniert, obwohl auf dem Papier alles, was dieses Spiel hat, etwas ist, was ich eigentlich nicht mag? Wieso funktioniert es in der Kombination dann trotzdem so gut? Mhm. Dann habe ich mir überlegt, diese Perspektive. Wir sehen sie ja von oben, also so ein bisschen Third Person, aber man ist halt, die Kamera quasi ist losgelöst vom Charakter. Man kann so ein bisschen die Bilder nach rechts und links bewegen, die Gegend, in der man ist. Und es zoomt dann immer langsam wieder, nicht zoomen, das ist der falsche Begriff. Es pannt dann langsam wieder zu ihr zurück. Aber man kann sich ja relativ frei bewegen. Und dadurch bist du irgendwie so losgelöst auch von dieser Welt und der Diegese. Und das Gleiche funktioniert ja, also ist ja auch der Effekt eines Point-and-Clicks, finde ich. Man ist von dem, was in dem Spiel passiert, so losgelöst, weil die Klicks und die, wenn du Items miteinander kombinierst, das macht die Charaktere, die Protagonistin hier von alleine. Du hast da ja, du klickst einfach nur, weißt du? Und ich glaube, auch dadurch, dass man versucht, sich diese Struktur zu erschließen und versucht, einen Überblick zu behalten, einerseits über die Welt, in der man ist, über die ganzen Gegenden und Häuser und Ruinen und Bunker, aber auch durch, welche Hinweise habe ich gefunden und welche Rätsel habe ich gefunden, für die ich diese Hinweise brauche. Da versucht man bei beidem den Überblick zu behalten und geht dadurch direkt nochmal strukturierter ran und halt analytisch statt emotional. Und das passt einfach so gut mit dem Setting zusammen, weil es geht ja ums Überleben und nicht ums Fühlen. Und irgendwie, für mich ist das eine Erklärung. Ich weiß nicht, ob die jetzt genauso rübergekommen ist, wie ich sie mir erdacht habe. Aber ich finde es einfach faszinierend, dass jeder einzelne Aspekt, den fände ich scheiße, aber zusammen ist es ein richtig gutes Spiel. Mhm. Und einen Punkt, den ich noch anmerken wollte, weil es spielt ja in Nordfinnland. Es gibt tatsächlich auch so ein bisschen versteckt Erwähnungen der Sami. Das ist ja das indigene Volk, das in Nordfinnland, aber auch Schweden, Norwegen und so weiter, da in Nordskandinavien unterwegs ist. Und es gibt einen Charakter, die trifft man dann, die gehört einer anderen Gruppe an, die sehr verschlossen sind. Und dann fragt man sie halt, weil man da weitergehen muss. Und dann erklärt sie so, nee, also auch vor der Katastrophe wurden wir halt untersucht und Experimente wurden mit uns gemacht und wir wurden ausgegrenzt und getötet. Und da habe ich jetzt einfach mal darauf geschlossen, dass das eine Anspielung auf Sami ist. Mhm. Finde ich gut, dass tatsächlich das tatsächliche Nordfinnland da irgendwie mit drin steckt. Mehr weiß ich aber über Finnland, glaube ich, auch nicht. Deswegen kann ich nicht sagen, ob da vielleicht sogar noch mehr wäre. Aber ich hätte jetzt schon Bock hinzufahren, weil es sieht wirklich schön aus und es ist so, ich weiß nicht, ich habe nur positive Assoziationen damit jetzt. Auch wenn das Spiel irgendwie grausam wird, Mhm. Ich finde es toll. Ich habe jetzt 4 Stunden reingesteckt. Ich bin, meine ich, kurz vorm Ende. Mhm. Ich habe mir ja den Walkthrough angeguckt. So viel kommt da nicht mehr. Ja, kann ich mit der Content Note zusammen als Info kann ich es sonst uneingeschränkt empfehlen. Plus, es kostet irgendwie 18 Euro oder sowas. Also. Unter 20 Euro ist auf jeden Fall schon mal ein guter Selling Point. Ja. Würde ich auch behaupten. Ja, ist auf jeden Fall ist spannend, so, weil ich bin bei Finnland, bin ich auch nicht so firm, was irgendwie so, weiß ich nicht, Flora und Fauna und Natur angeht, aber ich dachte mir auch direkt so, Postapokalypse in Finnland, das ergibt irgendwie Sinn. So. Ne? Es ergibt irgendwie Sinn, weil gefühlt ist da irgendwie viel, also es mag natürlich auch irgendwie so romantisch verklärt sein, man möge es mir entschuldigen, aber es ist halt immer so, Finnland ist so raue Natur und irgendwie, klar gibt es dann auch irgendwie die größeren Städte und so, Tampere zum Beispiel, aber man denkt dann schon eher so irgendwie an weite Wälder und irgendwie so die Tundra so ungefähr. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob das mehr Taiga ist als Tundra, aber auf jeden Fall so die Ecke ist es. Also ich probiere es einmal, in Rauniot. Ja. Hast du kein Eis, sondern halt Sonnenschein und extrem viel Wald. Mhm. Laubwald, lustigerweise. Ich glaube, Taiga ist Nadelwald, aber. Ja. Du, wir sind ja kein Erdkunde-Podcast. Das stimmt. Wir sind ein Games-Podcast tatsächlich. Von daher, man möge es uns verzeihen, wenn wir nicht ganz so akkurat sind. Aber ich fand's, also ich muss auch noch direkt dran denken, an Disco Elysium. So. Mhm. Weil ja auch, lass mich lügen, aber die kamen doch auch aus Finnland, oder die Devs? Oh, das weiß ich gar nicht. Die sind auf jeden Fall. Nee, Estland. Ja, also Estland waren quasi die, also die ist eine estische Organisation quasi gewesen, Zaum, die das entwickelt haben, genau. Also eben auch, ja, post-sowjetisch, beziehungsweise angrenzend sozusagen. Und mich haben die Screenshots direkt so ein bisschen daran erinnert, so vom Vibe her, also einfach so ein bisschen so. Die Perspektive natürlich auch, ne? Und irgendwie, obwohl natürlich Disco Elysium nicht Postapokalypse ist, es ist ja trotzdem irgendwie so eine, wie soll man es ausdrücken? Irgendwie so. Naja, eine vermeintlich schlechtere Welt. Ja, so Post-Society irgendwie. Weißt du, was ich meine damit? Ja, das trifft es sehr gut, glaube ich. Das ist halt einfach so die. Klar, es gibt noch genug Anhaltspunkte an die moderne Gesellschaft, aber es ist einfach über den jetzigen Stand zum Schlechteren hin entwickelt, durch halt irgendwie auch interne Streitigkeiten, Kriege etc. Und genau. Ja, so eine Rohversion des Zusammenlebens, nachdem es irgendeinen großen Crash gab, aus welchen Gründen auch immer. Ja. So irgendwie, ja. Und bei der Protagonistin, also für mich allein durch das Visuelle, finde ich irgendwie super spannend, ist es irgendwie so ein Amalgam in meinem Kopf entstanden. Bei der Protagonistin dachte ich direkt an The Girl with the Dragon Tattoo. Oh, ja, ja. Zalanda, genau, Lisbeth Zalanda heißt sie ja, glaube ich, die Protagonistin. Krass, dass du das weißt, so. Ja, Lisbeth heißt sie, glaube ich. Genau, und das ist ja quasi auch so, die ist ja auch so sehr alternativ punk-kodiert. Und ich meine, die natürlich, die Protagonistin hier bei Rauniot hat ja quasi auch irgendwie Tattoos und Augenbrauen-Piercing und so, ist ja auch eher so edgy, alternativ irgendwie. Spannend. Spannend. Also wäre interessant zu sehen, ob es irgendwie ein Interview gibt mit den EntwicklerInnen und ob die dann irgendwie ihre Einflüsse da darlegen und ob man da quasi eine kleine Bingo-Karte machen könnte und zu gucken, was davon irgendwie zutrifft. So. Aber ich finde, also ich habe es wirklich instantly nach den ersten 5 Minuten, nachdem du darüber erzählt hast, instantly auf meine Wishlist gesetzt, weil ich finde, es sieht richtig gut aus. Was waren deine Erfahrungen so mit diesen, weil es steht ja auch in der Beschreibung, dass man Rätsel auf verschiedene Arten lösen kann. Hast du da irgendwie rumexperimentiert oder? Nee, sagt mir nichts. Also das Einzige ist halt, dass man die Hinweise oder auch Items, dass man die nicht in einer bestimmten Reihenfolge findet, weil du hast schon relativ viele Wege und kannst so viel hin und her. Ach doch, jetzt sehe ich es hier. Rätsel mit verschiedener Reihenfolge. Das ist das, was ich meine. Und dann Variationen. Und dazu gibt es hier so ein GIF. Doch, doch. Das Beispiel ist, sie schießt hier auf ein Schloss. Und ich habe das gemacht, weil ich keinen Schlüssel dafür hatte, logischerweise. Und dachte, ich muss da durch. Ich habe aber erst später bin ich auf ein anderes Rätsel gekommen, was mir einen alternativen Weg gezeigt hat, also literally einen alternativen Weg, eine Route, die ich gehen konnte. Und da hätte ich dann den Schlüssel bekommen können. Und dann sagt sie, nee, sorry, brauche ich nicht mehr, ich habe es schon kaputt gemacht. Ja, jetzt ärgere ich mich, weil es gibt natürlich ein Achievement, dass man keinen Schuss abfeuert, aber du, it is what it is. Na gut, aber auch wenn du quasi sagst, es dauert nur 4 Stunden oder 5 Stunden, das durchzuspielen, vielleicht spielst du ja nochmal für die Achievements. Sind ja auch nicht viele. Du, da habe ich sehr viel drüber nachgedacht, vor allem, weil du ja auch, also es gibt so widersprüchliche Achievements, ne? Also Person XY stirbt, Person XY überlebt. Aber ich glaube nicht, dass sich das für einen zweiten Playthrough anbietet, weil wenn man dann durchrushen will durch so ein rätsellastiges Spiel, dafür ist es dann zu slow, glaube ich. Okay. Also dafür gibt es zu viele Unterbrechungen. Die sind der totale Vibe, wenn man es zum ersten Mal spielt. Und auch so Plot-Twists und Überraschungen und sowas noch nicht kennt. Aber ich habe überlegt, ob man das speedrunnen könnte, was so die ideale Route wäre. Da gäbe es bestimmt Potenzial. Aber das ist dann, glaube ich, nichts für mich. So, da bin ich zu ungeduldig. Ja, schade. Also, ja. Also schade halt im Sinne von, weil du ja gerne platinierst Spiele. So. Ja, nun, man kann nicht alles haben. Dafür, stimmt, dass ich das so gerne mache, habe ich erstaunlich wenig Platin-Trophäen. Ja, einfach mal, also wie die anderen GamerInnen da draußen, mal Urlaub nehmen, 2 Wochen, nur noch die Spiele platinieren, die dir noch fehlen oder so. I could never. Ich bin einfach zu ungeduldig. Mir ist jetzt auch wichtiger, also ich habe ja meine sehr viel Liebe in meine Steam-Page gesteckt, mein Profil, das ist das, was ich gesucht habe. Und habe natürlich ganz oben Trophäen ausgestellt. Und da steht dann auch, wie viel Prozent Completion Rate man hat. Und ich habe katastrophale 38%. Und ich warte einfach darauf, dass es mal mehr wird. Okay. Auf die 39%. Es ist zwischenzeitlich, weil ich mir Age of Empires 2 gekauft habe, auf 37% gefallen. Oha. Da gibt es also einige Achievements, verstehe. Irgendwie 200 oder so, aber naja. Na gut, das ist dann so ein Forever-Game vielleicht auch so ein bisschen, Age of Empires 2. Ja, wo du so 2000 Stunden reinsteckst oder sowas und dann kriegst du die natürlich nach und nach. Aber du, muss nicht sein. Ja, Ronio ist tatsächlich auch ein, oder Roniot ist tatsächlich ein guter, also da gibt es einige Verbindungen zu einem von den Spielen, das ich vorstellen möchte, und zwar Broken Roads. Und zwar Broken Roads ist auch in der ISO-Perspektive, ist auch postapokalyptisch, aber spielt quasi literally am anderen Ende der Welt, nämlich in Australien. Und ich hatte es schon länger verfolgt, ist tatsächlich, glaube ich, 2019 hat die Entwicklung angefangen. Ich habe irgendwann mal, ich glaube, eine Demo gespielt vor ein paar Jahren, habe es dann gewishlistet und jetzt ist es quasi erschienen. Und ich war, ehrlich gesagt, ziemlich hyped darauf. Also es ist das erste Spiel von einem neuen Studio namens Drop Bear Bytes. Und was interessant daran ist, ist, dass quasi der Creative Lead des Spiels ist Colin McComb und der hat quasi auch an Wasteland 2 und 3 mitgearbeitet, was ja quasi die moderne oder die, ja, also was sich sehr stark an den originalen isometrischen Fallout-Teilen orientiert, spielerisch, thematisch. Und er hat natürlich auch an Fallout 2 gearbeitet und war Creative Lead bei Torment Tides of Numenera. Planescape Torment kennen ja wahrscheinlich die, also einige, so als so, ja, sehr wortlastiges, klassisches Rollenspiel in einem sehr, sehr, sehr einzigartigen Setting. Basierend auf dieser ganzen, auf der, ich glaube, es war die Infinity Engine, also wo auch Baldur's Gate drin entstanden ist und Icewind Dale und diese ganzen Spiele. Und der ist eben auch das Creative Lead bei Broken Roads gewesen. Ich dachte, okay, das heißt ja quasi so ein bisschen, das muss ja dann irgendwie ein Fallout-like sein, mehr oder weniger. Vielleicht mit ein bisschen mehr Fokus auf Story und Text und dann eben in Australien. Das klang für mich alles ziemlich gut, ehrlich gesagt. Und ja, also direkt kann man auch direkt sagen, das Setting ist wirklich also super gut umgesetzt, super unverbraucht. Und was ich cool finde, es hat halt direkt wirklich auch viel, also es ist viel so australischer Slang eingebaut. Es ist, also es ist auch die SynchronsprecherInnen, wenn die dann quasi Voicelines haben, dann ist es eben auch in diesem typischen australischen Englisch. Es wurde quasi viel Lokalgeografie und Kultur mit eingebracht. Und was ich auch sehr gut finde bei dem Thema, ist halt, dass auch, ja, in dem Fall sogenannte Indigenous Consultants eben angeheuert wurden, die dann eben so ein bisschen, ja, das Team beraten hat zum Thema der Darstellung von Aborigines-Kulturen sozusagen. Mhm. Und ja, die grundlegende Story ist eigentlich ähnlich wie bei eigentlich fast allen postapokalyptischen Spielen. Es gibt einen Atomkrieg und 80% der Bevölkerung in Australien ist quasi direkt tot. Und ein großer Rest davon wurde quasi, ja, verseucht. Und trotzdem gelingt es dann quasi dem kleinen Rest, der gesund geblieben ist, eben so ein bisschen eine Gesellschaft wieder aufzubauen. Natürlich gibt es trotzdem weiterhin Konflikte. Das Besondere ist, man kann sich seinen Charakter halt wie in jedem normalen Rollenspiel erstellen. Man sucht sich aber quasi eine Origin-Story aus. Und da gibt es vier verschiedene. Zum Beispiel als Hired Gun, also als SöldnerIn, als Mitglied von so einer sogenannten Barter-Crew, also als fahrende HändlerIn. Oder, was ich am interessantesten fand, so als LandvermesserIn, als Surveyor, als Mitglied der Surveyors Guild, was ich dann gewählt habe. Und je nachdem hat man eben einen anderen Start in das Spiel sozusagen. Also man lernt komplett dieselben Charaktere kennen, aber so die ersten ein, zwei Stunden sind halt anders. So, je nach Origin Story. Und ich fand das zum Beispiel auch schon bei so Spielen wie Dragon Age Origins super, dass man einfach so ein bisschen, also dadurch einfach so ein bisschen den Videospielwert erhöht und vielleicht nochmal eine andere Perspektive bekommt. Deswegen fand ich es da auch sehr gut. Und genau, als LandvermesserIn fängst du quasi an, in dem Hauptquartier der Scouts, die sind mehr oder weniger, ja, SöldnerInnen. Und deine Surveyor Skills hat quasi die Scouts angehört, um dich zu begleiten in einen kleinen Ort, weil du da eben, ja, die Neuerungen in diesem Ort katalogisieren sollst und irgendwie den so mit in den Handelsroutenkatalog aufnehmen sollst, so ungefähr. Und genau, da lernst du halt so ein bisschen, das ist so ein bisschen Tutorialisierung und lernst halt so ein bisschen Mechaniken kennen. Und kommst dann von da aus relativ schnell in eine Siedlung namens Brookton, wo du relativ schnell den Bürgermeister Mick triffst, der auch Verbindung zu den Scouts hat und der also das ganze Spiel eigentlich begleitet, mehr oder weniger, der Charakter. Und natürlich in Brookton, es gipfelt so ein bisschen in der ersten Krise des Spiels, dadurch, dass eben ein Gesandter von einer Stadt aus dem Osten namens Kalgoorlie vorbeikommt und sagt, schließt euch uns an. Ihr bekommt quasi Sicherheit, ihr könnt eben dort leben hinter den Mauern, ihr bekommt zu essen, ihr habt irgendwie gesicherten Wohnplatz, aber ihr müsst euch sozusagen unserer Gesellschaftsordnung unterwerfen, was so ein bisschen so eine Meritokratie ist. Also man muss, wenn man in Kalgoorlie aufgenommen wird, muss man quasi einen Test durchlaufen und dann wird man eben so Kasten zugeordnet. Also einmal so Manual Labor quasi, das ist die Bronzekaste, dann irgendwie Silver ist dann so das Wachpersonal. Und Gold sind quasi so die, ja, die so die Entscheidungen treffen, mehr oder weniger. Genau. Und das wird abgelehnt von dem Bürgermeister und natürlich wird dann Brookton überfallen. Und im Endeffekt, ein Großteil der Bevölkerung wird dann quasi umgebracht. Auch eigentlich, also die Hälfte der Scouts stirbt dann auch mehr oder weniger. So, was so der erste emotionale Gut-Punch ist in dem Spiel, mehr oder weniger. Und das bringe ich dann quasi eigentlich auf die Linie, was das Ziel des Spiels ist, nämlich herausfinden, also A, Brookton irgendwie rächen, beziehungsweise herausfinden, was in Kalgoorlie genau passiert. Warum sind sie so mächtig geworden? Was für eine Technologie besitzen die zum Beispiel? Und was ist überhaupt los? So, also mehr oder weniger das große Ziel ist, nach Kalgoorlie reinzukommen, was nicht so einfach ist, denn du kannst quasi nur reinkommen, wenn du halt einen Wert für diese Gesellschaft hast. So, das heißt, du kannst zum Beispiel besonders wissenschaftlich begabt sein oder du kannst irgendwie neues Handelsnetzwerk für die erschließen. Genau, und du, um das zu erreichen, hast du verschiedene Wege und verschiedene Fraktionen, denen du nicht beitreten kannst, die du quasi dann mit nach Kalgoorlie reinbringst sozusagen oder halt so einen Deal mit denen aushandelst. Da gibt es zum Beispiel eben WissenschaftlerInnen, die so eine Art Tesla-Kanone haben und deswegen halt alle potenziellen Eindringlinge in ihrer Enklave fernhalten können. Und um da reinzukommen, musst du zum Beispiel so ein paar Nerdfragen beantworten, deren Antworten du halt in der Spielwelt findest, relativ random. Du musst einfach, also manchmal irgendwelche Leute zum Beispiel fragen, wie viel Newton braucht man, um ein Brustbein zu zerstören, so ungefähr. Also ziemlich random. Genau, es gibt zum Beispiel auch so eine, noch eine andere Fraktion, so eine indigene Handelsgemeinschaft und dann gibt es auch noch so eine Gruppierung, die so ein bisschen so naturverbundene Hippies sind, deren Anführer irgendwie mit Magie, weil ja, es gibt natürlich auch Magie im Spiel, so, der Wasser aus dem Boden ziehen kann. So, und deswegen sind die sozusagen so einer kleinen Oase, wo halt wirklich alles mögliche an Gemüse wächst, mitten in der Wüste so ungefähr. Und das eben noch eine andere Fraktion. Und genau, also wie gesagt, Ziel ist, nach Kalgoorlie reinkommen und rausfinden, was überhaupt los ist. Ja, mechanisch ist es halt ein sehr klassisches, ja, CRPG, also Computer Roleplaying Game, aus der ISO-Perspektive. Man reist über eine Weltkarte von Siedlung zu Siedlung und von Hotspot zu Hotspot. Die Siedlungen sind alle relativ überschaubar tatsächlich. Und diesen Hotspots, das ist oft einfach nur, also das zum Beispiel, da fängt es schon an, verstehe ich zum Beispiel nicht. Es gibt Orte, die eine reale Entsprechung haben, weil in einem Interview meinte der Game Director quasi auch, dass sie halt, klar, Recherchereisen gemacht haben, zu diesen Orten fotografiert haben und dann eben nach diesen Fotos die Levels designt haben. Und die Screens designt haben. Es sind dann wirklich manchmal nur Orte, die irgendeinen Namen haben, die Leute, die nichts über Australien wissen, mit dem Namen nichts anfangen können. Und dann ist aber in diesem Ort nichts. Also da ist vielleicht irgendwie so ein See oder sowas und sonst gar nichts. Sondern frage ich mich, okay, warum baut man das ein in das Spiel? So. Also das ist schon, allein verstehe ich schon mal nicht. Genau, dann natürlich abgesehen von über die Weltkarte reisen und zu den Siedlungen reisen, gibt es natürlich auch jede Menge Quests. Das meiste sind leider sehr langweilige Fetch-Quests und sehr simple Quests. Und natürlich dann auch noch irgendwie ja, Ressourcen sammeln, handeln, kämpfen natürlich auch, hochleveln. Und wobei man da auch sagen muss, bei der Charakterentwicklung, also das einzig Sinnvolle in meinem Spieldurchgang zumindest war wirklich so Kampfskills hochzuleveln. Das Besondere an dem Spiel, wo es ein bisschen von der Norm abweicht, ist, dass es mehr oder weniger, also viele Spiele sagen ja, sie haben irgendwie Entscheidungen, sie verlangen die Entscheidungen ab, die wirklich irgendwie einen Impact haben in der Spielwelt. So. Und um das abzubilden, hat Broken Roads eben so einen moralischen Kompass, den du beeinflussen kannst, je nachdem, welche Antworten du gibst oder welche Aktionen du durchführst, in Dialogen oder in irgendwie Aktionen. Und was aber auch dafür sorgt, zum Beispiel, wenn du dich halt in einem bestimmten Quadranten zu sehr bewegst, dass du halt dann manche Aktionen aus dem übrigen Quadranten zum Beispiel nicht mehr benutzen kannst. So. Es gibt eben vier Quadranten. Es gibt einmal Humanismus. Das heißt, also es sind quasi philosophische Schulen, Ideen sozusagen, an denen dieser Kompass ausgerichtet ist. Es gibt eben Humanismus. Jedes Menschenleben ist gleich viel wert. Es gibt Utilitarismus, das mehr oder weniger immer das große Ganze, das Wohl der großen Gemeinschaft mehr oder weniger im Blick bleiben soll und vielleicht dann aber Abstriche gemacht werden müssen auf der Individualebene. Dann gibt es den Machiavellismus, nach Niccolo Machiavelli benannt, wo es eben darum geht, dass nur die eigene Gruppe einen Vorteil hat, sozusagen. Also nur jetzt zum Beispiel in dem Fall vielleicht die Überlebenden aus Brookton, mit denen du ja quasi in Verbindung eingegangen bist, dass die mehr oder weniger einen Vorteil hat. Und halt Nihilismus, dass eben alles komplett egal ist. Und die Idee finde ich richtig cool. Ja? Du wolltest direkt Konter geben, oder? Das ist so ein bisschen. Ich will mich nicht unbeliebt machen, aber ich sag's einfach. Es ist so Philosophie für Edgelords. So Leute, die dann Machiavelli zitieren oder sich als Nihilisten bezeichnen. Es macht mich direkt fertig. Und es ist auch echt ein großes Problem des Spiels, dass es halt vorgegaukelt wird, dass man irgendwie das Spiel ändern kann dadurch. Aber letzten Endes ist es sehr linear. Und es ändert sich kaum was im Spiel, meiner Erfahrung nach zumindest. Es ist eher so fürs eigene Gewissen, dass man einfach sich so einen Charakter in seinem Kopf baut, aber dass quasi das Spiel kaum beeinflusst wird. Und was halt richtig nervig ist, so Stichwort Leute, die irgendwie sich wiederfinden wollen mit irgendwie ihrer Philosophie Edgelords in Anführungsstrichen. Es gibt in dem Spiel an so vielen Stellen einfach Dialoge, wo du einfach so philosophische Diskussionen durchklickst zwischen dem Spielercharakter und einem anderen Charakter, wo ich mir denke so, wo du dann quasi antworten kannst auf humanistische Art und Weise, utilitaristische Art und Weise und so. Und dadurch ja quasi deinen Kompass ein bisschen verschieben kannst. Und denke ich mir so, das ist so langweilig. Das ist so uninteressant. Weil, also, ja, ich finde es gut, wenn Spiele auch irgendwie das, die Hirnzentren ansprechen, so. Aber wenn ich irgendwie eine Abhandlung über Philosophie haben möchte, aber wirklich eine Abhandlung, also nicht irgendwie, ja, also irgendwie so nach dem Motto, so ein Unitext mit so ein bisschen Flavor mit drin, dann lese ich halt einen Unitext, so. Dann möchte ich nicht irgendwie 15 Mal durch einen Dialog durchklicken, so ungefähr, um dann irgendwie vielleicht eine Quest abzuschließen. Vor allem funktioniert das, finde ich, auch als Gameplay-Mechanik einfach überhaupt nicht, wenn du diesen Kompass so krass in den Mittelpunkt stellst. Also, ja. Wir haben lustigerweise heute und letzte Woche in dem Seminar, was ich gerade gebe, darüber gesprochen, inwiefern so eine Spielfigur eine eigene Persönlichkeit haben muss und inwiefern sie halt eine Hülle ist, die du mit deinen Assoziationen und Ideen füllst und wie das dann mit der Story funktioniert oder wie es halt auch nicht funktionieren kann. Und also, wenn du halt so eine Mechanik hast, die dann die Dialoge noch mal ganz anders lenkt, das widerspricht doch dann komplett einfach der Tatsache, dass du Dialogoptionen gibst und die irgendwie narrativ einbinden willst. Also für mich funktioniert das überhaupt nicht, wenn du es so erzählst. Nee. Ja, also das war halt irgendwie, also für mich war das halt irgendwie so, das ist auch vielleicht sehr gemein, aber für mich war das halt so, die haben Disco Elysium gespielt und dachten sich so, ha, ja, das ist irgendwie eine gute Idee. Das packen wir in so ein engeres Gameplay-Korsett. So. Also, weißt du, was ich meine? So, weil Disco Elysium einfach viel so vage bleibt und irgendwie so im Subtext funktioniert, ist das halt einfach Text. So. Es ist halt einfach, du entwickelst deinen Charakter entlang den Regeln einer bestimmten philosophischen Schule, so ungefähr. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, das ist halt, ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was ich meinte. Also, entweder hast du halt deine Erzählung und hast einen Charakter, der wirklich fest irgendwie entlang einer moralischen Skala in dieser Erzählung verankert sein soll und der halt Dinge tut, die du mit dem rechtfertigst, wie du ihn so charakterisiert hast. Oder du lässt es halt mit Absicht vage, aber dann hast du halt auch eben nicht diese Möglichkeit, den Charakter so eng mit der Story und Dialogen und so zu verknüpfen. Ergibt das irgendwie Sinn? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob es Leute Sinn ergibt, die das hören, aber für mich auf jeden Fall. Ja, naja. Also wenn ihr weitere Erklärung braucht, Leute da draußen, unser Discord ist immer offen im Feedback-Kanal. Ihr könnt uns auch gerne dort dann löchern und dann gehen wir nochmal tief in uns. Ja, da muss ich nochmal richtig drüber nachdenken. Genau, denken nochmal richtig drüber nach. Und genau, aber ja, also man kann auf jeden Fall festhalten, hat für mich das Ziel verfehlt in dem Bereich. In einem anderen Bereich, wo das Ziel verfehlt wurde, ist auch zum Beispiel die Kämpfe. Obwohl, was man denen anrechnen muss, sie sagen auch, man kann das Spiel, also die EntwicklerInnen, man kann das Spiel, es gibt mehrere Möglichkeiten für Pacifist Runs. So. Und das ist auf eine Art auch attraktiv, weil die Kämpfe einfach furchtbar sind. So. Mhm. Die sind halt so schlecht gebalanced. Bis Level 10 sowas sind die unmachbar. Du wirst halt komplett überrollt. So ab Level 12 sowas, wenn du halt irgendwie genug Skillpunkte in deine Kampffähigkeiten gesteckt hast, sind die super einfach. So, also wirklich super, super simpel. Ich habe zum Beispiel selbst beim Endkampf, ja, beim allerletzten Kampf, habe ich eine Runde gebraucht, zwei vielleicht maximal, und dann war der Endboss des Spiels tot. Oh, krass, das ist immer so antiklimaktisch und enttäuschend. Ja, und das ist halt irgendwie so, also ja, keine Ahnung. Und das Gute daran ist ja, dass halt viele Kämpfe vermeidbar sind tatsächlich und dass du auch zum Beispiel auch so eine Fallout- und Wasteland-Geschichte, wenn du über die Weltkarte läufst, kann es sein, dass du halt so einen Random Encounter bekommst und halt von Gegnern angegriffen wirst. Und das kannst du aber ausschalten im Menü, dass du halt sozusagen immer fliehen kannst. Also dass du quasi diese Random-Kämpfe nicht machen musst, so, was auch gut ist tatsächlich. Und ja, also ist die ganze Idee, also meine ganze Wahrnehmung, dass dieses Spiel einfach noch so ein paar Stunden im Ofen gebraucht hätte, zieht sich halt überall durch, so, weil auch zum Beispiel die Quests so, ne? Also super simpel. So. Ein Beispiel, man ist dann in der nächstgrößeren Stadt, Meriden, das ist so, dann wird dann für so, für das mit bis zum Endgame hin mehr oder weniger der Hub, bis du halt in Kalgoorlie selber drin bist. Und da gibt's zum Beispiel eine Quest, sag mal meinem Mann Jimmy, dass er vorbeikommen soll bei mir. Okay. Gehst du 3 Meter weiter zu Jimmy, sagst, Jimmy, geh mal zu deiner Frau. Und er sagt, okay, Quest beendet, 1000 Erfahrungspunkte, so und so viel Gold. Und ich denke so, hä? Was ist denn das? Das ist doch kein gutes Quest-Design. So. Mhm. Und dann hast du zum Beispiel auch, also die Welt entwickelt sich auf eine Art weiter, wenn du halt durch die Gegend reist, auch ohne dein Zutun, was an und für sich eine gute Idee ist, aber zum Beispiel auch wieder da inkonsequent oder nicht durchdacht, weil in Meriden zum Beispiel, als du ankommst, ist gerade so die Vorstufe für so eine Gouverneurswahl. So, und es gibt halt irgendwie die Amtsinhaberin, die schon ewig am Start ist, dann gibt es irgendwie so einen neuen Kandidaten und Mick aus Brookton, der Bürgermeister, der ist dann auch irgendwie in diese Gouverneursvorwahl involviert und du kannst dem dann sozusagen halt dich dem unterstützen, du kannst halt die Amtsinhaberin unterstützen, du kannst Mick unterstützen oder halt diesen lokalen Konkurrenten. So, und dann bin ich halt so durch die Gegend gereist und dann kam ich nach Meriden zurück und hieß so, hier. Also völlig, völlig ohne Hinweis darauf bin ich zu einer Ärztin gegangen, die mehr oder weniger in meinem Konvoi mit dabei ist, in einem Brookton-Konvoi. Und da habe ich auf einmal die Außermöglichkeit, ja, ich möchte gerne Decken verteilen für die Leute vor den Toren der Stadt, weil natürlich Meriden auch nicht alle reinlässt, weil es ganz viele Geflüchtete gibt, die da halt vor den Toren rumlungern und verteile die Decken mal. So, okay. Und dann gehe ich nach draußen, verteile die Decken, kann quasi sagen, hier, die Decken sind von der Amtsinhaberin. Die Decken sind von dem einen Typen und die Decken sind von Mick. So, dann gebe ich dieser Frau 2 Decken, mehr oder weniger, sage, hey, Mick hat mich geschickt. Dann gehe ich aus der Stadt, reise wieder so ein bisschen rum, weil die Quest erledigt war. Und 3 oder 4 Tage später komme ich zurück so, ja, du weißt ja jetzt, ich bin ja jetzt Gouverneur geworden. Also Mick sagt dann zu mir, ja, ich bin ja jetzt Gouverneur geworden. Das ist ja cool und so. Und denke mir so, hä, wie, hä, was? Was ist da passiert in der Zeit? So. Mhm. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe Decken verteilt und dadurch ist dann Mick Gouverneur geworden. An Leute, die keine Wahlmöglichkeiten in dieser Stadt haben, weil sie vor den Toren der Stadt campen. Also irgendwie, da sind so viele lose Enden, die irgendwie gefühlt mit so Kaugummi zusammengeklebt wurden und dann irgendwie auseinandergefisselt sind wieder. Also das ist alles, ja, also ich kann mir halt vorstellen, dass das Team vielleicht so ein bisschen Überblick verloren hat, möglicherweise im Laufe der Entwicklungszeit, aber irgendwie wirkt das alles unausgegoren und es gibt zum Beispiel auch keine Companion-Quests. So. Und das ist für mich halt so, für so ein Spiel im Geiste von Fallout zum Beispiel, muss es halt Companion-Quests für mich geben. So, dass einfach halt die Charaktere, dass du halt eine Belohnung dafür bekommst, in Anführungsstrichen, dass du Charaktere länger mitnimmst, viel Zeit mit denen verbringst, irgendwie sie kennenlernst, irgendwie deren Geschichte kennenlernst. Und das ist halt da überhaupt gar nicht der Fall. Du lernst halt die Hintergrundgeschichte kennen von den Charakteren, die halt auch super basic sind, irgendwie die Hintergründe. Und dann gibt's keine Entwicklung mehr. So, von diesen Charakteren. Und das ist irgendwie, ja, also das ganze Paket ist irgendwie komplett unausgegoren. Ich finde es einfach eine verpasste Chance, weil halt gerade dieses Setting vor allem halt so cool ist und die Idee so interessant ist, mal irgendwie die Postapokalypse eben auch wie bei dem Spiel, das du ja vorgestellt hast, eben mal nicht in den USA stattfinden zu lassen, so. Und einfach mal so ein bisschen von dieser, ja, auch in dem Aspekt kulturellen Hegemonie der USA mal wegzukommen, so ein bisschen. Und dann, ja, hast du halt einfach so ein halbgares Ding, das dem Ganzen dann eher so ein bisschen schadet, der Idee, So. Ich meine, immerhin, was man sagen muss, das Team hat tatsächlich, wie das ja heutzutage Usus zu sein scheint und verlangt wird ja oft von GamerInnen, damit dann irgendwie das Spiel nicht gereviewbombt wird, hat quasi einen Entschuldigungsbrief geschrieben und die meinten, ja, es hat nicht das geschafft, was wir eigentlich wollten, das Spiel. Wir werden weiter daran arbeiten und wir werden irgendwie, keine Ahnung, dieses Jahr noch 3 große Content-Patches nachliefern und das irgendwie so ein bisschen ausbügeln. So. Ja, klar, natürlich die Zwänge des Marktes wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht hat der Publisher gesagt, das Spiel muss jetzt rauskommen, so. Oder irgendwelche anderen Gründe, man weiß es ja nie, was die Gründe sind dafür. Wenn ein Spiel also augenscheinlich unfertig rauskommt, nicht im Early Access, sondern in der 1.0-Version, weil, also, das Team würde nicht so einen Brief an die Fans verfassen, wenn ich nicht selber wüsste, dass es eigentlich in einigen Bereichen noch echt einiges zu tun gibt. So. Und ja, vielleicht einfach ein Produkt des derzeitigen Klimas, so, des schwierigen Klimas für Videospiele. Aber das sollte trotzdem nicht davon ablenken, dass es einfach auf der Individualebene halt einfach nicht, ja, einfach Erwartungen enttäuscht hat, glaube ich, und einfach, ja, so ein bisschen ein Eigentor sich geschossen hat. Und ja, vielleicht dann empfehlenswert ist, wenn es mehr oder weniger diese ganzen Patches gab, wenn es quasi fertig ist, in Anführungsstrichen. Aber so. Ja, das ist doch scheiße, aber. Also, ich würde es dann doch nicht nochmal spielen, wenn. Nee. Ja, also es ist halt wirklich so. Es sind teilweise auch einfach so Sachen, die auf irgendeinen internen oder externen Druck hin unter den Tisch gefallen sein müssen. Zum Beispiel, als ich es gespielt habe, angefangen habe zu spielen. Also ich habe es. Es gab so ein paar Hotfixes zwischendurch. Ich habe es direkt zum Release-Tag, glaube ich, gekauft tatsächlich. Es gab so ein paar Hotfixes, aber am Anfang zum Beispiel bei einem Händler, wenn du eine neue Waffe kaufen wolltest zum Beispiel und du hast Mouse-Over über diese Waffe gemacht, die wurde beim Händler nicht angezeigt, die wurden die Werte dieser Waffe nicht angezeigt. So. Also so ein Basic-Ding, dass du quasi nicht weißt, was du kaufst, so ungefähr, und nicht weißt, ob es irgendwie besser ist als deine Waffe, die du jetzt hast. So. Sowas Basales irgendwie, dass sogar das irgendwie unter den Tisch fällt, das zeigt halt irgendwie, ja, also irgendwas musste einfach richtig schiefgelaufen sein. So. Klang sehr negativ jetzt. Aber wer diesen Podcast jetzt hört und sich vielleicht dachte, ein Fallout-like in Australien kommt auf die Wishlist, dann lass es mal drauf auf der Wishlist und warte vielleicht noch ein bisschen. Warte zumindest mal das nächste große Update ab. Es gab schon ein großes Update im April und laut der Roadmap soll es, glaube ich, genau, im Mai kommt dann quasi der nächste große Patch kommen, wo es quasi einfach noch mehr Inhalte gibt in Zitat that aims to flesh out some areas of the game where players felt they wanted to see more. So. Also, was dann. Also, deine Wasserlöcher vermutlich. Möglicherweise die Wasserlöcher oder auch einfach vielleicht so ein paar lose Fäden zusammenknüpfen bei irgendwelchen Quests, die irgendwie so, ja, so auf Autocomplete gestellt sind, so ungefähr. Völlig unlogischerweise. Genau. Man darf gespannt bleiben. Mai ist ja jetzt. Mai ist jetzt, man darf gespannt bleiben. Also, ja, wer weiß. Vielleicht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, kann es schon sein, dass der nächste große Patch draußen ist. Und dann, je nach Patch Notes, würde ich vielleicht mal sagen, kann man doch noch mal einen Blick drauf werfen. Ja, dein zweites Spiel ist, also, dass du darüber berichtest, ist quasi fast schon halbwegs exklusiv sogar. Ja, naja, also. So ein bisschen. Ja, es handelt sich um Map, a game about maps. Perfekter Titel auf jeden Fall schon mal. Das war mich wahnsinnig. und das Spiel ist von Pipapo Games und die haben am Gameslift Incubator von Game City Hamburg teilgenommen. Das ist hier die örtliche, um drei Ecken städtische Gamesförderung Initiative. Und Die haben auch alle Spiele, die in diesem Incubator jetzt waren, bei der Hamburg Games Conference gezeigt. Da war ich ja und ich habe mir ein paar Sachen angeguckt und MapMap ist eines, das hat mich sofort angesprochen, weil es füllt, ich dachte, es füllt exakt eine Lücke im kompletten Videospieluniversum, die mir schon immer gefehlt hat. Ich habe logischerweise, weil das Spiel noch nicht draußen ist und auch noch keine öffentliche Demo hat, nur einen sehr kleinen Blick drauf werfen können, aber der hat mich schon überzeugt. Man kann das Spiel aber schon wishlisten bei Steam. Ich glaube, das kann nur helfen. Ich hoffe, dass es auch wirklich released wird. Zumindest hier die Videos, die man sehen kann bei Steam, die sehen schon sehr viel weiter aus als das, was ich jetzt gespielt hatte. Man spielt ein kleines Mädchen, ich glaube 12 ist sie, hatte ich irgendwo gelesen. Und man kartografiert Inseln mit zum Beispiel mit einem Kompass, den man dann ja relativ am Anfang bekommt. Und dann hast du so einen Maßstab und einen Schrittzähler und man wird, ich glaube, langsam genug rangeführt. Ich kann jetzt natürlich nicht für das fertige Spiel sprechen, inwiefern das Tutorial irgendwie noch ausgeweitet wird. Ich glaube aber, man braucht schon so ein kleines bisschen Vorwissen. Man muss, glaube ich, wissen, wie so ein Kompass funktioniert und wie ein Maßstab funktioniert zum Beispiel, wenn man auf der Karte einen hat. Ja, aber ich habe jetzt zum Beispiel, ich war auf einer Insel und hatte dann eine Karte mit dem Umriss dieser Insel, aber keine Landmarks, die da irgendwie markiert waren. Und dann sollte ich halt ein Landmark markieren. Und dann habe ich halt geguckt, bin ich im Norden, in welche Richtung gucke ich, wie viele Schritte gehe ich jetzt nach Süden. Und dann habe ich auf der Karte meinen Marker gesetzt und dann hat er mir so ein bisschen wie bei GeoGuessr gesagt, wie nah ich dran war. Also, Belohnungssystem ist top, finde ich, weil du dann natürlich versuchst, 0,0 Schritte entfernt zu sein. Und was ich meine, wieso das ein Spiel ist, was mir immer gefehlt hat, ich habe sofort, als ich das gesehen habe, an Firewatch gedacht. Weil als ich Firewatch gespielt habe, ich war so enttäuscht, als die Karte nicht relevant war. Du kannst ja durch die ganze Welt gehen, du musst ja einfach nur dem Weg folgen. Du brauchst ja wirklich seltenst die Map. Und das hat mir gefehlt. Ich will durch irgendeine Wildnis laufen, einfach nur mit der Karte und die dann kartografieren. Und ich will am liebsten, mir war diese Welt hier in MapMap zu klein. Ich will durch eine gigantische Fantasy-Welt gehen und die kartografieren. Und das ist einfach mein Traumspiel, glaube ich. Ich finde, das fehlt absolut. Und ich hoffe, dass MapMap, jetzt habe ich es viel öfter ausgesprochen, als ich wollte, dass das so ein bisschen diese Lücke für mich schließt. Ich werde das im Blick behalten und ihr, die das hört, hoffentlich auch, weil bisher überzeugt es halt nahezu 99%. 1%, der mich nicht überzeugt, ist der Stil, die Ästhetik, die Grafik. Das ist aber einfach nicht an mich gerichtet, glaube ich. Es erinnert mich an Alba. Ich wollte gerade sagen, ja. Da hatte ich, ich glaube, ich habe es sogar auch im Podcast vorgestellt. Ich habe aber für Superlevel mal drüber geschrieben und den Entwickler interviewt. Mega gutes Interview. Es ging um Klimaschutz. Es war einer der spannendsten Texte, die ich je geschrieben habe, ohne mein eigenes Horn tuten zu wollen. Auf jeden Fall ist das halt so ein bisschen so eine Kindergrafik irgendwie, ohne Ecken und Kanten, sprichwörtlich und wortwörtlich. Was okay ist, ist einfach nicht so meins. Aber ich glaube, ich könnte drüber hinwegsehen, wenn das Gameplay toll ist, wie bei Alba. Das war auch absolut fantastisches Gameplay, jetzt so im Nachhinein, wenn ich daran zurückdenke. Tolles Spiel. Ja, das ist das auf jeden Fall. Also so eine, Ja, Halbempfehlung. Ich finde, kann man mal auf die Wishlist packen. Ich weiß immer nicht, wie viel das bringt, ehrlich gesagt. Das würde ich auch gerne noch mal wissen, Ja. weil das immer so aggressiv beworben wird von Entwicklern. Also ich glaube, also ja, das ist natürlich auch nur gefährliches Halbwissen, aber ich denke schon, dass der Steam-Algorithmus, naja, beliebte Spiele favorisiert im Sinne von, wenn viele Leute Interesse daran zeigen, dann wird es auch mehr Leuten gezeigt, so, ne? Also ich glaube schon, dass das hilft. Und es gibt ja auch immer mal wieder, also nicht Erhebungen, aber halt so, wie sagt man, so Faustregeln, dass zum Beispiel man eigentlich davon ausgehen kann, dass 10% aller Wishlists auch dann es auch die Conversion gibt zum Kauf. Ja. So. Genau. Also Wishlisten, würde ich sagen, kann man das auf jeden Fall, weil kostet ja auch nichts. So. Kann man übrigens Broken Roads auch wishlisten. Ne? Also auch, also da Wishlisten kann man so also ziemlich jedes spielen, an dem man irgendwie Interesse hat. So, das kostet ja nichts. Und es ist ja nicht jeder Mensch so wie ich, der irgendwie alle 2 Wochen seine Wishlist durchgeht und guckt, was kann ich denn rausschmeißen? Muss auch noch drin bleiben? Ha, dann irgendwie nochmal 100 Spiele anklickt, nochmal 1000 Stunden überlegt, ob das auf der Wishlist bleiben soll. Weil bei manchen Leuten ist Wow, vielleicht die steckst du Wishlist da wirklich einfach. so viel Mühe rein? Ja, total. Ich kuratiere die total. Und das ist irgendwie auch ein bisschen nervig, so, weil ich dann. Warum? Naja, weil ich mir denke, ich möchte unter 100 Sachen von der Wishlist haben. Und jetzt sind es gerade wieder 107, weil ich schon wieder 3 Sachen gefunden habe. So. Und die sind da Das ist, alle. Florian, du musst dich von deinem selbstgemachten Stress lösen. Ja, ich glaube auch. So. Ich muss vielleicht einfach wirklich mal, does it spark joy or not, das auf der Liste zu haben, dann einfach runterschmeißen, weil es gibt einfach zu viele Spiele. So. Und Ja. genau. Aber ja. Und trotzdem, Christina, werde ich auch Map auf die Liste setzen. Aber Ja, vielleicht das unterstütze ich. alleine wahrscheinlich deswegen jetzt so, weil, naja, es ist ein deutsches Studio, es ist ein kleines Studio, es ist eine coole Idee, die so bisher noch nicht irgendwie umgesetzt wurde, dass man einfach nur sagt, deine Aufgabe ist es, eine Insel zu kartografieren, so. Finde ich gut, finde ich charmant, finde ich eine frische Idee, frische Ideen sollen belohnt werden, deswegen zack, Wishlist. So einfach ist das. Ja, mein zweites Spiel ist tatsächlich, pass auf, Da freue ich mich drauf. hat, glaube ich, in der Szene und unter Souls-like Sickos, Achtung, Achtung, Wellen geschlagen, schon ein bisschen. Denn es ist Another Crab's Treasure. Und es ist das zweite Spiel von dem Studio AgroCrab. Und was ich interessant fand, ist, das erste Spiel war ein Roguelite. Und da hat man quasi eine Praktikantin gespielt, die ja durch das Büro-Höllendungeon sich navigieren muss, mehr oder weniger. Und damit halt so einen spielerischen Kommentar auf die moderne Arbeitswelt abgeliefert. Und hat sich dabei einfach eines sehr beliebten Genres bedient, eben dem Roguelite. Und jetzt ist es ein Souls-like, was ja auch ein sehr beliebtes Genre ist, ein sehr schwammiges Genre. Und wer übrigens wissen möchte, warum man es eigentlich nicht mehr Roguelike Souls-like nennen sollte, kann deinen Artikel auf Superlevel dazu lesen. Ja. Den wir natürlich auch in die Shownotes verlinken, wo du dich mit dem Begriff auseinandersetzt. Und genau, und auch das zweite Spiel von diesem Studio hat ein sehr ungewöhnliches Setting, denn es ist nicht irgendwie eine Fantasy- oder Sci-Fi-Variante vom Original Dark Souls oder von mir aus auch Demon's Souls. Und irgendwie ernst und dramatisch und melancholisch, sondern es ist so ein bisschen, ja, es spielt unter dem Meer. Es ist im Comic-Stil gehalten und es hat so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Ariel/SpongeBob-Vibes, so ein bisschen. Bisschen weniger anarchisch als SpongeBob und bisschen weniger cute als Ariel, aber irgendwie sowas dazwischen, so ungefähr. Und man spielt den Einsiedlerkrebs Krill, der direkt mega sympathisch ist, weil eigentlich alles, was Krill möchte, ist einfach seine Ruhe haben. So, er möchte einfach nur abhängen am Strand, in seiner Muschel, bisschen rumlaufen, bisschen die Sonne sich auf die Schale scheinen lassen. Aber Problem, die echte Welt holt auch die MeeresbewohnerInnen ein, denn es taucht eines Tages ein Loan Shark auf, der literally einfach eine Hai-Handpuppe mit so einem Fedora auf ist. Und der Loan Shark eröffnet Krill dann quasi, dass er keine Steuern gezahlt hat die ganze Zeit. und aber in der Grafschaft, wo er sich befindet, steuernfällig sind. Und die Währung ist natürlich Mikroplastik, ne? Ist klar, weil was gibt es mehr in den Meeren als Plastik / Mikroplastik heutzutage? Und weil er eben im Rückstand ist, klaut ihm der Lone Shark seine Muschel. Das heißt, Krill als Einsiedlerkrebs braucht natürlich eine Muschel oder irgendein Gefäß, in das er sich reinzwängen kann. Und natürlich möchte er seine Muschel wiederhaben. Und der Lone Shark läuft quasi davon und läuft nach Slacktide, was sozusagen der Sitz ist der örtlichen Gräfin, die eben die Steuern erhebt, und denkt sich Krill, okay, na gut, dann sammle ich halt ein bisschen Mikroplastik und zahle meine Steuern, weil ich will meine Muschel wiederhaben. So. Aber das Problem ist, ist natürlich durch diese Vermüllung, Verseuchung, gibt es, ja, also breitet sich so eine Infektion aus namens The Gunk, die Krabben und andere Tiere wie Fische infiziert und die quasi aggressiv macht. Und das heißt, Krill muss sich zur Wehr setzen. Und zu diesem Zweck findet er quasi relativ schnell eine entsorgte Gabel und muss sich dann quasi erstmal nach Slacktide kämpfen und dann dort die Gräfin besiegen, die natürlich ganz klassisch als Souls-Boss gestaltet ist, mit dem auftauchenden, mit Zwischensequenz und dem auftauchenden Namen und der langsam sich aufbauenden Lebensanzeige, ganz klassisch. Und nachdem er sie besiegt hat, wird er quasi, kann er weiter nach New Carcinia, was mehr oder weniger der Hub des Spiels ist. Und dort eben, also es ist eine Stadt mehr oder weniger, ist natürlich alles, also es ist halt eine alles anthropomorphe MeeresbewohnerInnen. Und natürlich sind die ganzen Städte und sowas natürlich ganz cool, ist irgendwie so, also die erste Burg ist quasi halt so eine Sandburg. Und die ganzen Müllsachen werden halt einfach verwendet, um Sachen zu bauen. Also zum Beispiel, die Stadt besteht dann zum Beispiel aus so Plastikflaschen, die halt irgendwie aufgestellt wurden. Und die Türen sind dann so Spielkarten, die so saloonmäßig aufgehen und so. Also ist alles ganz cute gemacht und ganz sweet. Und in New Carcinia taucht dann quasi bei dem wöchentlichen Trash Rain, ich weiß gar nicht, wie es im Spiel selber heißt, aber wo dann quasi so das Trash Island vorbeikommt und ganz viel neuen Müll runterschmeißt und dann mehr oder weniger die Währung dann eben für die BewohnerInnen von New Carcinia, fällt dann auch so eine Cornflakes-Packung runter, wo hinten drauf eine Schatzkarte abgebildet ist, die natürlich, also mit unserem Wissen ist klar, es ist einfach nur eine Beschäftigung für Kinder, dann irgendwie vielleicht den Weg zur Schatzinsel zu zeichnen, aber natürlich denken die BewohnerInnen von New Carcinia, ah, es gibt wirklich einen Schatz. Und wir müssen jetzt diesen Schatz finden sozusagen. Und da wird eine Schatzsuche ausgerufen. Und natürlich, New Carcinia wird mehr oder weniger von so einem Konglomerat beherrscht. Also es ist mehr oder weniger so eine Company-Town, die halt den ganzen Mikroplastikfluss kontrolliert, mehr oder weniger. Also das Spiel ist sehr voll mit so sozialem und ökologischem Kommentar, wie auch deren erstes Spiel halt quasi. Schon sehr progressiv orientiert. Und dann kommt man quasi in seine Hauptaufgabe, denn man muss diesen Schatz finden, denn der Lone Shark hat Prawnathan, dem Schrimphändler, die Muschel verkauft, die Prawnathan jetzt ganz stolz auf seinem Kopf trägt. Und Prawnathan sagt, okay, Krill, wenn du mir den Schatz besorgst als erstes, wenn du quasi den Schatz findest und ihn mir bringst, dann bekommst du deine Muschel wieder und hast deine Ruhe und hast dein Zuhause wieder und alles ist wieder fein. Genau, und das heißt, die Zielsetzung ist klar, man muss die fehlenden Stücke der Schatzkarte finden und dann eben zu diesem Schatz kommen. So. Und mechanisch ist das Spiel wirklich ganz klassisch in der Tradition von Souls-Spielen mit so ein paar Elementen aus anderen ähnlich gearteten Spielen. Also Blocken ist wichtig, Rollen ist wichtig, man kann parieren als Skill freischalten und dann eben so einen Gegenangriff. Auch ganz klassisch kennt man. Man kann seine starken Angriffe aufladen. Es gibt eben Minibosse und auch richtige Bosse. Man kann Attribute verbessern, man kann besondere Skills lernen. Es gibt auch so ein nicht Ausdauermeter, aber so ein wie hieß es denn bei Sekiro? Dieses Meter, das sich füllt. Naja, auf jeden Fall, also ein Meter, das sich füllt, und wenn das voll ist, kannst du quasi einen starken Angriff starten und dann wird der Gegner quasi erstmal gestunt und dann hast du quasi die Möglichkeit, ihn ein paar Sekunden lang zu attackieren. So. Genau. Und das ist alles soweit bekannt. Was das Neue ist, dass der starke Fokus darauf liegt, dass du eben jederzeit deine Shell wechseln kannst, weil überall auf dem Meeresboden liegt natürlich Müll rum. So, und das Und einen Großteil davon kannst du eben auch benutzen, um dann halt da reinzukrabbeln und das als Shell zu benutzen. So. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ein Deckel von einer Sriracha-Flasche, ein Shotglas, eine Eiswaffel, aber auch sowas wie irgendwie ein Schädel oder ein Babyschuh oder eine Quietscheente oder eine Sushi-Rolle. Also ganz, also einfach so Sachen, die irgendwie im Meer halt landen und dann da irgendwie vor sich hin verrotten oder eben auch nicht im Fall von Plastik. Und jede dieser Shells hat quasi einen eigenen Shell-Spell. Das sind halt besondere Fähigkeiten, die du eben, wo du halt mit jeder Shell, glaube ich, 3 Ausführungen hast. Also dreimal kannst du diesen Zauberspruch ausführen, mehr oder weniger. Und das kannst du wieder aufladen, indem du Gegner halt angreifst. Und also diese Angriffe können zum Beispiel sein, dass du Seifenblasen losschickst, die halt Gegner verletzen, dass du deine Shell so verstärkst, dass wenn du blockst, die ersten 3 Angriffe quasi an deiner Shell keinen Schaden machen, weil auch diese Shells haben eben auch so eine eigene Lebensenergieleiste. Wenn die aufgebraucht ist, geht die halt kaputt. Die Shell muss halt neu suchen. Und dann gibt es auch eine Shell, das ist so eine Pillendose. Nee, nicht Pillendose, sondern so eine Yakult, so eine Trinkjoghurtdose, die quasi als Shell-Spell Heilung über Zeit hat. Das heißt, du kriegst dann kurz in die Dose rein, schlabberst ein bisschen von dem Joghurt und dann wirst du quasi über Zeit geheilt. Und das Coole ist halt, dass das die einzig echte Ausrüstung ist, die du im Spiel hast. Weil du hast als Waffe immer nur deine Fork, die du halt zwar upgraden kannst, aber du hast quasi da keine schweren Waffen, leichten Waffen etc. Du kannst auch irgendwie keine Dex- oder Stärke-Builds machen, weil du hast nur 4 Attribute. Also Resistenz, was halt quasi regelt, wie viel Schaden deine Shell abfangen kann. Du hast Lebensenergie, du hast Angriff und du hast MSG, was eben dein Zauberschaden quasi reguliert. Genau, und du kannst dann noch auf deine Shell sogenannte Stowaways draufpacken, die dann nochmal Attribute zum Beispiel verstärken. So, aber du hast halt du kannst dir keine krassen Builds zusammenstellen, so gesehen, weil du halt wirklich als einzige Ausrüstung diese Shells hast und diese Shells halt auch so ein bisschen, du musst dich halt adaptieren, welche du gerade zur Verfügung hast, so nach dem Motto. Das heißt, du kannst quasi nicht sagen, okay, ich werde jetzt die ganze Zeit nur mit meiner Cola-Dose rumlaufen, weil eventuell in dem nächsten Gebiet liegen keine Cola-Dosen rum, sondern zum Beispiel halt vielleicht ein Shotglas oder halt irgendwie irgendwas anderes. So. Und genau, deswegen musst du halt immer so ein bisschen deine Strategie immer so ein bisschen anpassen. So. Improvise, adapt, overcome. Genau, so. Ganz genau so. Aber es gibt trotzdem halt viele Varianz so in dem Bereich, logischerweise. Und weil halt, wie gesagt, viel Müll rumliegt, hast du auch viel Auswahl meistens. Und genau. Was dann noch dazu kommt außerdem, was auch nicht so Souls-typisch ist, was vielleicht in Sekiro noch so ein bisschen der Fall war, ist, dass es viel Platforming gibt in dem Spiel. Also die Levels sind teilweise wirklich sehr vertikal. Und du bekommst halt nach der ersten Stunde oder so, bekommst du halt einen Angelhaken mit einer Leine, wo du dann quasi auch irgendwie dich so an so andere Angelhaken dranhängen kannst und dann so rüberschwingen kannst, also automatisch, nicht manuell gesteuert. Du kannst über Netze klettern, du kannst so Schwämme nutzen, um so hoch zu springen. Also ist auch so ein bisschen, dass so ein bisschen Abwechslung mit drin ist in diesen Platforming-Passagen. Und was wirklich nochmal sehr besonders ist, und ich möchte, wir haben es schon im Vorgeplänkel kurz angeschnitten, Schwierigkeitsgrad-Debatte muss niemand mehr führen 2024. Das ist, ja, sinnlos. Aber, trotzdem sollte man erwähnen, es gibt diverse Accessibility/Assist Modi, die halt wirklich sehr granular sind, von weniger Schaden nehmen bis mehr Schaden machen, bis irgendwie Gegnerangriffe verlangsamen. Und das Geilste ist, die geilste Option, wo es ein Achievement für gibt, auch tatsächlich, wenn man das benutzt, ist, steht dann im Menü, give Krill a gun. So. Und das ist einfach literarisch, du hakst das an und dann hast du eben als Shell keine Cola-Dose, sondern einfach eine Knarre. Und wenn du da eben den Shell-Spell benutzt, ist einfach ein Schuss, der halt alle Gegner inklusive Bosse one-shottet. So. Also es ist quasi der ultimative Story-Mode sozusagen, der optionale. Dass du halt irgendwie sagst, keine Ahnung, ich habe jetzt den einen Gegner 30 Mal versucht, ich habe keinen Bock mehr, Diff-Krilligan, abdrücken, fertig, weitermachen. So. Was ich persönlich kann gut finde. Kann man dann auch wieder zurückswitchen? Genau, du kannst es quasi abhaken und dann in dem Moment hast du dann quasi keine Shell mehr, musst ihn neu suchen. So. Interessanter Gebrauch von abhaken. Ja. Ja. Finde ich gut. Ja, genau. Also das finde ich wirklich sehr, sehr cool, ehrlich gesagt so. Und ja, also das Writing von dem Spiel, man denkt sich vielleicht schon ein bisschen, es ist halt sehr humorig geschrieben. Tendenziell gut, auch ein bisschen speziell, trifft der Humor immer. Für mich persönlich nein, muss ich sagen. Aber ich habe halt einfach sehr viel Empathie mit diesem Hauptcharakter, mit Krill, weil der einfach nur abhängen möchte. Er möchte einfach seine Ruhe haben, wird einfach von allen Leuten angequatscht. Alle wollen irgendwie irgendwas. Und er möchte nur seine Shell zurückhaben und irgendwie am Strand abhängen. Kann ich komplett nachvollziehen. So. Und wird halt irgendwie zum Held wider Willen. Auch so ein bisschen, hat auch so ein bisschen so eine putzige Naivität, weil er halt von seinem, eigentlich von seinem kleinen Strandbereich, von seinen Shallows halt nie weggekommen ist. Und dann muss er auf einmal in den großen, weiten Ozean, weil er halt einfach, ja, sein Zuhause zurückhaben möchte. Kann ich komplett nachvollziehen. Und ja, also ich hätte mir so ein bisschen mehr, also wenn das Spiel eh schon so viel bei den verschiedenen Souls-Spielen klaut, hätte ich mir noch so ein bisschen mehr Charakterentwicklung gewünscht und so Questlines. Die gibt's, soweit ich weiß, bis jetzt habe ich noch zumindest noch keine Questlines wirklich, ja, sind mir noch keine begegnet. Und die Charaktere sind alle so ein bisschen eher abziehbildmäßig, eher ein bisschen flach. Es gibt zum Beispiel kein Patches-Äquivalent bis jetzt, so. Einer der interessantesten Charaktere ja in der ganzen Souls-Reihe, so. Und, oder einer der nervigsten. Und das natürlich auch, beides kombiniert. Und ja, klar, es gibt natürlich so diese Standard-Tropes und Themen, irgendwie so dieses Arm gegen Reich. Es gibt halt in New Carcinia gibt es halt eine Oberstadt, eine Unterstadt, die Meeresverschmutzung. Klar, es ist alles irgendwie gut implementiert, aber es ist halt auch nichts Neues. So. Und es macht auch irgendwie keine neuen Diskurse auf, so zu dem Thema. Es ist halt schon sehr, es ist schon sehr viel auf den Fun-Aspekt, sag ich mal, ausgelegt. Ich meine, soweit man so ein Sicko ist, der Souls-Spiele mag und irgendwie Spaß daran hat, ist es auf jeden Fall eins dieser Souls-artigen Spiele, die auf jeden Fall diesen bestimmten Nerv treffen, sag ich mal. Vor allem auch, weil das Gegnerdesign wirklich richtig, richtig gut ist. Und ich finde halt auch so, ich finde immer spannend, wenn halt so Spiele in Welten spielen, die irgendwie anthropomorphisierte Charaktere beinhalten, die dann irgendwie so Altersgegenstände einfach aus einem neuen Licht sehen oder anders verwenden zum Beispiel. So, wie zum Beispiel mit dieser Cornflakes-Packung. Für uns, wie gesagt, klar, das ist irgendwie für Kinder Beschäftigungstherapie auf der Rückseite. Und für dieses, das ist klar, das ist die Schatzkarte. So, weil da ist ein Schatz eingezeichnet. Und im Norden von hier gibt es irgendwie so einen Mangrovenwald. Und da ist auch ein Wald auf diesem Bild abgebildet. Deswegen muss ja eine Schatzkarte sein, ganz klar. Oder auch das Gegnerdesign zum Beispiel. Da gibt es halt einen Mini-Boss oder einen Boss, der halt mit Wegwerfstäbchen kämpft. So. Und dessen zweite Phase halt darin besteht, dass halt die Wegwerfstäbchen in zwei teilt, was ja wir natürlich als Menschen als völlig normal sehen. Aber da ist dann quasi so ein Level-Up dieses Gegners mehr oder weniger, weil er natürlich dann auch zwei Angriffe damit tätigt. Die noch oben zusammen. Genau. Dachte anders. Doch, ergibt Sinn. Ja. Und das finde ich immer sehr charmant, wenn das irgendwie ein Spiel so gut rüberbringen kann. So, und meiner Meinung nach macht es Another Crab's Treasure sehr gut. Und ja, also definitiv eines der besseren Spiele mit der klaren Inspiration Dark Souls und Konsorten. Super cooles Setting, super interessante Mechanik mit den Shells. Sympathischer Protagonist, sehr relatable, nicht irgendwie so dieser selbstlose Held, sondern mehr so, ja, boah, ich will einfach nur meine Shell zurückhaben, dann mache ich halt das, dann gehe ich halt irgendwie diesen Schatz holen, so, wenn ihr unbedingt wollt, so, damit ich dann meine Ruhe habe danach, so ungefähr. Und auch wenn so Humor und die Themen bei mir nicht immer ganz landen, trotzdem auf jeden Fall bis jetzt richtig, richtig gut. Finde ich. Ich fände auch alles an diesem Spiel ganz hervorragend. Ich habe es nicht gespielt. Ich glaube, wenn es irgendwann mal im Xbox Game Pass ist, würde ich mir das holen. Christina, jetzt kommt's. Gibt es? Es ist im Xbox grade? Game Pass. Da weiß ich ja schon, was ich mache, wenn ich aus meiner finnischen Postapokalypse raus bin. So nämlich. Einziges großes Manko natürlich, kein Koop. Natürlich noch wie besser. Wie bei Dark Souls 2. Ja. Es hat auch kein Koop mehr. Stimmt. Ach so, Posture heißt es übrigens in Sekiro. Posture. Das System. Ja, genau. Genau. Ja, auf jeden Fall definitiv zu empfehlen. Und ja, genau, hätte ich fast vergessen zu sagen, aber danke nochmal quasi für den indirekten Hinweis. Ist im Game Pass, sowohl PC als auch Xbox. Also wer das hat und wer, wie wir beide, ein Souls-Sicko ist, definitiv reingucken, würde ich sagen. Mhm. Kommen wir bei diesem überlangen Podcast für unsere Verhältnisse mittlerweile langsam aber sicher mal zum Ende. Und zwar Megameta mit zwei weiteren Podcast-Empfehlungen von dir in den Leckerlevels. Ja, ich habe Podcasts gehört. Also ich habe einfach wieder mehr angefangen, bei meinem Commute zur Arbeit hin und zurück Podcasts zu hören. Und ich habe in meinem eigenen Newsletter, habe ich auf einen anderen Newsletter aufmerksam gemacht, der wiederum Podcasts empfiehlt. Mhm. Und daher ist die eine Empfehlung, die ich heute durchgehört habe, Father Wants Us Dead. Das ist ein Podcast vom Star Ledger und NJ.com, also aus New Jersey eine Publikation. Und genau dort ereignete sich 1971 auch ein Familizid. Ich glaube, das ist die Übersetzung. Ein Mann hat seine Familie ausgelöscht. Mhm. Und eigentlich bin ich überhaupt gar kein True-Crime-Fan. Ich hatte vor Jahren, als ich krank war, zu krank, um Fernsehen zu gucken, hatte ich eine Zeitverbrechen-Phase. Aber da passiert mir zu viel Victim-Blaming. Und irgendwie finde ich True-Crime gruselig als Genre und unanständig, im nicht sexuellen Sinn. Aber Father Wants Us Dead fand ich dann doch spannend, weil ich ja aufgrund meines Studiums einen sehr deutlichen Sweet Spot für Amerika habe. Oder eine Faszination, besser gesagt. So, und 1971 hat John List seine Frau ermordet, seine Mutter und seine drei Kinder, die alle in einem Haus gelebt haben. Mhm. Und dieser Podcast, der beschäftigt sich, und danach war er auf der Flucht, er hat einen Brief hinterlassen und wurde dann erst 18 Jahre später gefunden. Und dieser Podcast erzählt halt nicht nur so dieses ganze Makabere um die Morde drumherum, auch, weil der Typ hat dann später eine Biografie geschrieben und daraus zitieren sie und kontrastieren das dann eben mit Polizeiberichten und Zeitzeugen und so weiter. Und ich finde, die schaffen es ganz gut, das zu nuancieren und halt möglichst differenziert darzustellen. Aber dann geht es auch, es ist ein neunteiliger Podcast mit drei Bonus-Episoden. Es geht dann auch um die Freundinnen und Freunde von den Kindern, die ja heute noch leben, wie das für die war, was das mit dieser kleinen Stadt gemacht hat, dass da so ein Mord passiert ist und wie die Leute heute noch daran denken und es heute noch versuchen zu verarbeiten. Es geht um ein bisschen Fernsehgeschichte, weil John List wurde über America's Most Wanted, das ist quasi so wie Aktenzeichen XY ungelöst, heißt es, glaube ich, wo eben Cold Cases gezeigt werden. Da hat jemand, ein Künstler im Grunde, eine Skulptur angefertigt, wie John List jetzt 18 Jahre später aussehen würde. Aha. Und das hat eine ehemalige Nachbarin erkannt. Und so ist das FBI dann auf ihn aufmerksam geworden. Er hatte dann geheiratet und mit komplett neuer Identität ein komplett neues Leben gestartet. Und dann geht es aber auch um das Justizsystem und Aha. die Frage, wieso begeht jemand so einen Mord? Und wie wird das dann prosecuted? Was heißt denn das? Angeklagt im Grunde. Ja. Und verurteilt. Und es kommen extrem viele Leute zu Wort, extrem viele Quellen. Und ich fand es wahnsinnig spannend, ohne dass es dieses komische True-Crime-Feeling hatte. Mhm. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ein anderer Podcast, den ich jetzt erst angefangen habe zu hören, geht vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung. Das ist der Spiegel-Podcast NDA. Und in dieser ersten Staffel geht es um die Akte Kascha Lenhardt. Sie war die Freundin von Jerome Boateng, der ja wegen Körperverletzung von seiner Ex-Frau und auch wegen Körperverletzung an ihr angeklagt wurde. Die Ermittlungen laufen noch, das Verfahren. Und in der ersten Folge erklären sie, finde ich, relativ gut, wieso es diesen Podcast gibt, dass es halt nicht nur in Anführungszeichen True Crime ist, sondern dass es darum geht, Machtgefälle sichtbar zu machen und strukturellen Missbrauch oder strukturelle Kriminalität im weitesten Sinne einfach mal aufzuarbeiten. Mhm. Ich habe in dem Newsletter jetzt von April nämlich auch einen anderen Podcast, lustigerweise auch über einen Fußballstar, empfohlen, über Mesut Özil, wo es auch so ein bisschen schon darum ging, was ist das eigentlich für eine Welt, Profifußball, und was für Machtmissbrauch findet da statt und wie wird eigentlich jemand, der diesen Promi-Status hat, wahrgenommen? Unterscheidet sich das von so Otto-Normal-BürgerInnen? Die Antwort ist natürlich ja. Und es wird hier, finde ich, sehr gut aufgearbeitet. Und deswegen sind es beide so Podcasts, die in diese Kriminalitätsrichtung gehen, aber die für mich noch so ein bisschen Mehrwert hatten, die einfach dafür sorgen, dass man, wenn man so eine schlimme, tragische Geschichte hört, Kascha Lenhardt hat nämlich vor 3 Jahren Selbstmord begangen. Mhm. Und die Frage ist natürlich, was führte dazu? So wie hat sich das alles entwickelt? Jetzt habe ich meinen Punkt vergessen, aber er war irgendwas in die Richtung von über diese Sensationsgeschichte hinaus einfach mal zu gucken, was ist eigentlich mit den Menschen drumherum, die überlebt haben, die irgendwie daran beteiligt waren, in deren Biografie diese Tragödie jetzt auf die eine oder andere Weise verankert ist. Und was das über eine Gesellschaft aussagt und wo es halt strukturelle Probleme gibt, auf die man unbedingt aufmerksam machen muss, weil sie von dieser Sensation überlagert werden ganz oft. Und das machen diese beiden Podcasts, finde ich, sehr gut. Und deswegen möchte ich sie empfehlen. Ja, finde ich auch wichtig auf jeden Fall. Es ist ja immer so dieses, ich weiß gar nicht, was es war, ob es irgendwie eine Instagram-Story war oder ein Tweet oder irgendwie ein Skeet bei Blue Sky oder so, nach dem Motto, wo halt einfach so, so diese typische, gerade diese US-True-Crime-Geschichte halt mega, also halt parodiert wird, so nach dem Motto, hey, bin hier mit meiner besten Freundin wieder am Start, wir haben hier ein paar Gläser Wein und heute reden wir darüber, wie irgendein Mensch einen anderen Menschen brutal abgeschlachtet hat und so. Ne? Also einfach diese komplette Contentifizierung von menschlichem Leid so zur Unterhaltung ist halt echt so, ja, also ich... Schwierig, sehr schwierig. So, es gibt wenige True-Crime-Formate, die das irgendwie gut machen. So. Also allein schon bei den Namen ja teilweise irgendwie, ne? Also wo man sich denkt so, ob die Leute sich noch spüren, fragt man sich dann, die diese Podcasts machen sollen, ne? Also da muss man schon irgendwie so ein bisschen, ja. Also ich glaube, das ist aber ganz oft auch einfach eine Art Überkompensation oder einfach eine Wegrationalisiert, mir fehlt das richtige Wort, aber so eine Ignoranz auch, sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen und mit der Unmenge an grausamen Dingen, die es auf dieser Welt gibt. Wenn du es halt versuchst zu rationalisieren und dadurch versuchst, irgendwie für dich zugänglich zu machen und dabei eben alles andere verdrängen kannst. Ich glaube, das ist es auch einfach ganz oft, dass du es irgendwie intellektualisieren willst und dich damit halt auf einer Ebene auseinandersetzt, die dich nicht verletzlich macht. Und das, Das funktioniert halt nur bis zu einem gewissen Grad, ne? Wie so alles, was mit Verdrängung zu tun hat. Man kommt nicht drum rum, in den meisten Fällen sich früher oder später damit dann doch auseinanderzusetzen und halt auch einfach mal unangenehme Dinge zu fühlen und angsteinflößende Gedanken zu haben. Also das ist halt so Teil der Lebenserfahrung. Und das wird halt so ein bisschen pervertiert in True Crime, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und halt auch einfach vor dem Gesichtspunkt, dass es einfach angesagt ist und damit halt einfach Geld gemacht wird. Und in den seltensten Fällen hat wirklich die Menschen Interesse an den Menschen und wie du ja schon gesagt hast, irgendwie so, was mit einer Gesellschaft macht, so was mit dem Umfeld macht und so haben, sondern einfach nur das zu Geld zu machen, irgendwie, zu Klicks. Ja, und ich glaube, hier ist der Vorteil, dass das, dass die Redakteurinnen, es sind tatsächlich beide Male zwei Frauen, die den Podcast machen, dass es Journalistinnen sind und keine Leute, die da, also ich meine, wir haben ja auch ein persönliches Interesse an Videospielen, das ist schon vollkommen legitim, man muss keinen professionellen Hintergrund haben in dem Thema, um sich dazu äußern zu können. Aber ich glaube, in diesem Fall hilft es, wenn man weiß, wie man richtig recherchiert und dass es wichtig ist, mehrere Seiten zu beleuchten und dass du keine voreiligen Schlüsse ziehst und so weiter. Ja, total. Und es ist nochmal ein anderes, also kann ich jetzt gar nichts zu sagen, aber es ist ja ein Phänomen, dass gerade Frauen ein True Crime Interesse haben, dass es so die Peak-Zielgruppe ist. Finde ich spannend, aber könnte ich jetzt auch nur mutmaßen, was das für Gründe sind. Ich lasse einfach mal so in den Raum gestellt. Das ist, artet sonst auch aus. Ja, das stimmt, das stimmt. Wir laufen auch eh schon sehr lange und genau. Und damit wir ein bisschen positiveren Abschluss bekommen, schmeiße ich uns raus mit Essen. Dem Original Lecker Level und sowas ganz Grundlegendem. Und zwar, als ich in Japan war, im letzten Oktober. Man muss sagen, mittlerweile ist Japan für VeganerInnen, also gerade in den großen Städten wie Tokio und Osaka und Kyoto auch, sehr gut erschlossen. Also man muss nicht irgendwie verhungern oder man muss jetzt sich nicht irgendwie, weiß ich nicht, von Bananen ernähren, so ungefähr. Also es gibt wirklich genug gute Möglichkeiten, sich irgendwie vegan zu ernähren. Wenn man außerhalb essen möchte, zumindest im Supermarkt, ist es schon ein bisschen schwieriger. Abgesehen natürlich, klar, wenn man sich eben Salat macht oder so, sowas. Das geht natürlich auch immer. Aber es gibt zum Beispiel keine Fleischersatzprodukte außer Tofu zum Beispiel im Supermarkt. Brot gibt es auch eigentlich kaum ohne, also eigentlich gar nicht im Supermarkt, ohne Ei oder Butter oder Milch. Irgendwas ist immer mit drin. Ach, wirklich? Ja, ja. Auf jeden Fall. Also in einem Brot? Ja, ja. Also die haben, es gibt auch in Supermärkten, gibt es eigentlich, also Brot in Japan in Supermärkten, so das normale Standard, ist halt einfach Toast, mehr oder weniger. Beziehungsweise nicht Toast, sondern eher so eine Mischung aus einem, also es ist auf jeden Fall keine Sauerteigkultur drin, so. Es ist aber auch kein so ein trockener Toast, wie man ihn aus Deutschland kennt, sondern es ist schon saftig und ja, rich, so. Also eher so ein bisschen Richtung Brioche, aber nicht ganz so briochig. Also so eine Mischung, so eine Kreuzung aus Brioche und Toast, würde ich sagen. Mhm. So. Und da kriegst du natürlich dann auch so Sachen wie in Deutschland halt auch, dass du halt dann irgendwie so den Meerkorn-Toast hast, so, dass ein paar Körner drauf geschmissen wurden. Aber im Endeffekt ist es genau dasselbe natürlich. Vielleicht ein bisschen Malz eingefärbt, damit es eben nicht ganz so weiß ist. Aber es ist ja auch genauso ungesund, in Anführungsstrichen. Und natürlich gibt es aber in Japan dann immer noch die Onigiri als Option. Onigiri sind quasi meistens zu Dreiecken geformte Reisbällchen, beziehungsweise Reisdreiecke in dem Fall natürlich dann, die verschiedene Füllungen haben. Aber tatsächlich auch viele Onigiri, wo man denken würde, die wären vegan, weil zum Beispiel halt nur drin steht irgendwie Seitan in Sojasauce als Füllung, die sind dann vielleicht auch noch mit Fisch gewürzt, weil interessanterweise das nicht angegeben werden muss auf den Inhaltsstoffen in Japan, wenn irgendwie Fisch als Gewürz mit drin ist, weil das da irgendwie nicht als Allergen zählt. So. Und es gibt natürlich mittlerweile genug Seiten, die das quasi so katalogisieren, so welcher Supermarkt hat welche Onigiri, die auch sicher vegan sind, wo die Leute wirklich dann auch den Firmen geschrieben haben und so. Und es gibt natürlich einige, wo das der Fall ist. Zum Beispiel die meisten, wo du so eine Umeboshi, das ist quasi so eine eingelegte Pflaumen. Die meisten, wo das drin ist, die sind quasi vegan. Die Plain Reis sind natürlich auch meistens, also sind auch vegan, weil die Füllung ja nicht irgendwie, es gibt keine Füllung, die sind entsprechend auch nicht gewürzt, die Füllungen. Genau, und das ist so ein bisschen, war lange immer, gerade so im Influencer-Bereich, so ein bisschen immer so der Tipp. So hier, wenn ihr euch irgendwie on the budget vegan ernähren wollt in Japan, kauft einfach Onigiri im Konbini, im Supermarkt. Damit kommt ihr auch gut über die Runden, sind auch günstig, die kosten teilweise nur 1 Euro maximal. Und genau. Und ich habe bisher erst in meinem Leben 2 Mal Onigiri selbst gemacht. Das 2. Mal vor kurzem. Und wollte es einfach mal kurz teilen, weil es einfach so simpel ist. Du brauchst wirklich nur Sushi-Reis, den du überall bekommst. Den brauchst du, brauchst halt Sushi-Reis oder Milchreis geht sogar auch tatsächlich, weil der natürlich ein bisschen besser kleben muss, dieser Reis. Muss ja zusammenpappen, mehr oder weniger, für die Onigiri. Du brauchst Reisessig als Würzmittel. Also du marinierst dann quasi den Sushi-Reis, was du beim, wenn du Sushi machst, auch machen würdest, mit diesem Reisessig, lässt ihn also kochst den, lässt ihn auskühlen, marinierst den quasi so ein bisschen und dann musst du noch eine Füllung vorbereiten und ich habe als Füllung einfach vegane Thunfisch-Mayo gemacht, also einfach so mit so einem tatsächlich mit so einem ja, getrockneten Thunfisch-Mix den quasi angerührt und dann einfach da vegane Mayo rein, ordentlich vegane Mayo. Und dann nimmst du einfach diesen Reis, machst irgendwie, teilst es quasi in so ja, Vierecke ein, dann machst du ein bisschen Füllung in die Mitte, klappst quasi alles zusammen, rollst zu so einem Ball und dann formst du es so ein bisschen, das braucht ein bisschen Übung mit feuchten Händen auch am besten, damit quasi der Reis nicht an deinen Händen kleben bleibt. Und du formst dann zu so einem Dreieck und dann machst du noch so ein Algenblatt drum, ein Nori-Blatt, das du zurechtschneidest, damit du quasi den Reisball festhalten kannst. Und schon hast du quasi deinen Original-Style japanischen Onigiri. Also nicht ganz, weil der Reis, der in Japan verwendet wird, dafür, den kriegst du in der Regel im Einzelhandel in Deutschland nicht. Der wird, soweit ich weiß, nicht exportiert. Das ist eine besondere Reissorte tatsächlich. Aber ansonsten relativ nah dran am Original. Und genau, schnell gemacht, einfach gemacht, sehr sättigend, sehr günstig. Und ich bin tatsächlich erst an dem Punkt, wo ich dachte, vielleicht wird es an der Zeit, dass ich mir so eine Onigiri-Former kaufe. Also einfach so eine Form, so eine dreieckige, wo du quasi den Reis reinpackst, die Füllung und dann auf der anderen Seite nochmal Reis und dann das zusammendrückst. Weil, um ehrlich zu sein, das Formen ist schon, kann so ein bisschen schon enervierend sein, sag ich mal. Gerade wenn der Reis eben nicht ganz die richtige Klebrigkeit hat und das ein bisschen auseinanderfällt oder du vielleicht ein bisschen zur Füllung reingemacht hast und dann irgendwie, ja, also ich glaube, der nächste Move wird an Onigiri-Former, auch wenn es natürlich tendenziell eher zu diesen Küchengadgets gehört, wo man denkt, so ja, so Single-Use-Küchengadgets sind meistens ja nicht so sinnvoll irgendwie. Aber ich habe einfach Bock und vor allem auch Bock, mehr Onigiri zu machen, weil einfaches Essen, leckeres Essen, gerade mit der richtigen Füllung. Genau, und das wollte ich mit euch Hörern da draußen und natürlich auch dir, Christina, geteilt haben. Das finde ich gut. Also ich hätte auch Interesse an mehr Infos zu dem trockenen Thunfisch in vegan. Das klingt crazy. Und ich finde auch Thunfisch irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde irgendwie. So, Ich weiß, was du meinst. Ich würde das gerne mal probieren. Ja. Aber dann allein schon die Vorstellung, dass es trocken ist und dass ich das dann anrühren muss und dass es dann matschig. Also du kannst natürlich auch einfach, es gibt ja mittlerweile von verschiedenen Anbietern auch so Thunfisch aus der Dose, vegan, das geht natürlich auch. Du, ich muss es, glaube ich, einfach mal testen. Ja, dann aber natürlich, wenn du es im Onigiri machen möchtest mit Mayo, nicht den Öl eingelegten nehmen, sondern einfach den in Wasser eingelegten. Ja, das ist ein guter Hinweis, der ergibt Sinn. Genau. Ja, mit diesem guten Hinweis, würde ich sagen, können wir einen Schlussstrich ziehen unter diesen Podcast. Der Zeitpunkt der Aufnahme 1:40 läuft, aber wahrscheinlich, wenn ich damit fertig bin, nicht mehr ganz so lang. Das heißt, ihr müsst uns dann vielleicht nur 1:38 lang zuhören. Meine Güte. In diesem Sinne, wenn das gut für euch klingt und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann lasst uns auch gerne bei Apple Podcasts oder bei Spotify Sterne oder andere Bewertungen da. Da freuen wir uns immer drüber und das hilft natürlich bei der Sichtbarkeit. Alle unsere bisherigen Folgen findet ihr auf lostlevels.de. Dort gibt es auch den Link zu unserem Discord, wo ihr beitreten könnt und über Videospiele, Musik, Bücher, Memes, alles Mögliche diskutieren könnt. Und zum Beispiel seit kurzem habe ich auch einen Thread gestartet im Games-Kanal zu How Long to Beat the Game, wo man quasi raten muss, so im bester jeden Tag ein Rätsel-Manier à la Wordle oder Connections etc., wie lang man braucht, um bestimmte Spiele zu beenden. Und dann bekommt man eine Punktzahl, das kann man wunderbar vergleichen. Und wer Lust is a friendly competition hat, kann sehr gerne unser Discord joinen und sich dort beteiligen und natürlich auch sonst gerne joinen und einfach mit uns ein bisschen dort quatschen. Ich denke, ich glaube, du stimmst wieder zu, Christina, wir haben da eine sehr nette Gemeinschaft zusammengesammelt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ein durchaus diskussionsbereiter, aber generell eher Happy Place im Internet, würde ich behaupten. Ja, das würde ich genauso unterschreiben. Sehr gut. Christina, wenn du nicht bei Discord deine How Long to Beat the Game Scores postest, wo bist du sonst im Netz unterwegs? Unter @ChrissyKills, fast überall. Und über meinen Steady-Newsletter, der ja mal verlinkt ist, oder meinen YouTube-Account, wo jetzt ein bisschen wenig passiert ist. Aber ich habe auf jeden Fall schon eine neue Idee und ich bin zu 1000% überzeugt von meiner Videoidee. Sehr. So noch eine Frage der Umsetzung. Ja, wir warten auf jeden Fall gespannt und in der Zeit könnt ihr natürlich gerne, bis es soweit ist, abonnieren und natürlich auch mal die Glocke anklicken, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn eine neue Episode erscheint auf Christinas YouTube-Kanal. Gesprochen wie ein YouTuber. Wie ein YouTuber, genau. Mich findet ihr witzigerweise nicht auf YouTube. Ich hatte mal ein Format, das ist allerdings tot, deswegen such gar nicht danach, sondern YouTube gibt's von mir nichts. Dafür aber fast überall anderswo im Netz unter Zanderbird, Zanderbird, wie der Vogel. Vielen Dank an dieser Stelle, wie immer auch an Pete Lectro für die musikalische Untermalung des Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social und natürlich auch auf YouTube, wo er auf seinem Kanal mit Vorteil All Things Pen and Paper Rollenspiel bespricht. Wir sagen danke fürs Hören, bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.